werden wir gefragt. Was habt ihr getan, dass es besser wird auf dieser Welt? Was aber werden wir sagen? Werden wir dann sagen, wir haben es geschafft? Werden wir dann sagen, wir haben es versucht? Werden wir dann sagen, getan aus deiner Kraft? Werden wir dann sagen, es ist vollbracht? Diese Erde ist uns untertan? Oder werden wir nur sagen können, werden wir gefragt, wir sind nicht würdig unter deinem Dach, aber sprich nur ein Wort. Aber sprich nur ein Wort. Was aber werden wir sagen? Was aber werden wir gefragt? Was habt ihr getan, dass es besser wird auf dieser Welt? Was aber werden wir sagen? Werden wir dann sagen, du hast es doch gesehen? Werden wir dann sagen, es ist doch alles gut? Werden wir dann sagen, dein Wille ist geschehen? Werden wir dann sagen, es ist vollbracht? Diese Erde ist uns untertan? Oder werden wir nur sagen können, werden wir gefragt, wir sind nicht würdig unter deinem Dach, aber sprich nur ein Wort, aber sprich nur ein Wort. Was aber werden wir sagen? Werden wir gefragt, was habt ihr getan, dass es besser wird auf dieser Welt?